Stürme wischen im Wonnemond, in mildem Lichte leuchtete Lenz, auf linden Lüften leicht und lieblich, wunderwebend hier sich wiegt. Durch Wald und Auen weht sein Atem, weit geöffnet lacht sein Auge. Blühen wonnige Blumen, Keim und Spross entspringt seiner Kraft. Mit zarter Waffe Zier bezwingt er die Welt, Winter und Sturm wichen der starken Wehr. Wohl Muster in tapfern Streichen die strenge Tiere aufweichen, die trotzig und starr. Was geht?